Das sind unsere Themen. Zwei Einbrüche in Radesdorf, Vortrag über Kinderbindung und Kreuzkrug dreht 0:3. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Morgen tagt der Bauausschuss der Stadt Nienburg. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Umbenennung eines Teilstücks der nördlichen Mühlenstraße in Susanna-Abraham-Platz. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Das Familienservicebüro des Landkreises Nienburg bietet nächste Woche Mittwoch einen kostenfreien Vortrag an. Das Thema lautet Kinder brauchen Wurzeln und Flügel. Die Details weiß Lutz Sommerfeld vom Familienservicebüro. Zu Gast haben wir diesmal Professor Dr. Malte Mienert aus Berlin, der zu diesem Thema referieren wird. Zu einem ist es natürlich immer wichtig für Eltern, wie kann Erziehung gut gelingen? Und da geht es darum, einmal Kindern natürlich Sicherheit zu geben, auch altersunabhängig, bis hin ihnen Flügeln zu geben. Das heißt, dass wenn die kleinen Flügel werden, also dass man das gut begleitet und natürlich auch sie dann loslässt. Zu zwei Einbrüchen kam es am frühen Dienstagabend in Radesdorf. In einem Fall zerstörten die Unbekannten mit einem Stein die Verglasung der Wintergartentür. Sie gelangten so ins Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Im zweiten Fall wurde die Terrassentür mit einem Stein eingeschlagen, nachdem ein Aufhebeln der Tür misslang. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Einbrecher eine Münzsammlung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Es war der Abend der verspielten Führungen. In den zwei Nachholspielen der Fußballkreisliga konnten gestern zwei Teams ihre Pausenführung nicht über die Zeit retten. Zum einen vergab der ASC Nienburg die 2:0 Pausenführung bei Seppenhausen-Balge. Am Ende gab es eine 2:2 Punkteteilung. Zur Pause noch 3:0 geführt, stand es am Ende 4:3 aus Sicht der Gäste von Kreuzrug-Hudesdorf. Man wurde zu nachlässig, so Stöckses Spartenleiter Uwe Dase. Wir waren doch in manchen Situationen zu nachlässig, eben was zu Freistößen geführt hat, an den Außenlinien oder sonst was, wo Kreuzkrug sehr gut reagiert hat, schnell den Ball ausgeführt hat und wir einfach nur geschlafen haben. Auf der anderen Seite natürlich die Freude. Trotz der personellen Notsituation kann Trainer Heiner Strong 3 Punkte bejubeln. Meine Bank bestand also nur aus Spielern aus der zweiten Herren. Kompliment an diesen Leuten, die haben das wirklich toll gelöst, diese Aufgabe, und ich bin einfach nur glücklich, ne? Kreuzkrug kann somit auf den vorletzten Tabellenplatz vorrücken. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.